Von Marx zur kritischen Theorie klingt erstmal wie eine recht einfache Ableitung. Erst ist der Marx da, dann kommt die kritische Theorie. Ganz so einfach ist es nicht. Und ich möchte eigentlich noch einen Schritt vorher anfangen. Nämlich erstmal die Frage stellen, wer denn dieser Marx überhaupt war und was überhaupt diese kritische Theorie ist. Ich meine, ich gehe zwar davon aus, dass jeder, der den Weg hier hinfindet, unter dem Titel sich schon was drunter vorstellen kann. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, nochmal grob den Rahmen festzuhalten. Marx ist, denke ich mal, deswegen unglaublich bedeutsam, weil er als Theoretiker zu den wenigen gehört, die das traurige Glück erfahren haben, dass ganze Staatsbewegungen sich auf seinen Namen bezogen haben. Also Marx und der Marxismus gehören sicherlich zu einer Denkströmung, die im 20. Jahrhundert, aber auch ausgehend im 19. kaum wegzudenken sind. Erstmal ist er allerdings ein Theoretiker, der über fast jedes Thema was geschrieben hat, allerdings immer wieder mit dem Fokus auf die Ökonomie. So nennen es da vor allen Dingen 1848 das Kommunistische Manifest und dann 1867 das Kapital. Man kann aber Marx letztendlich sogar als Literaturwissenschaftler oder was auch immer ableiten. Es gibt zu fast allem mittlerweile Literatur, was eben nicht zuletzt darauf zurückgeht, dass sich gerade auch die nominalsozialistischen Staaten, also die den Sozialismus im Namen tragen, aber nicht unbedingt sozialistisch sind, also beispielsweise die Sowjetunion, die DDR oder China, durchaus darum bemüht gemacht haben, Marx immer weiter zu tradieren und zu publizieren. Also wenn man sich beispielsweise das Kapital zu Rate ziehen will, ist man relativ gut beraten, wirklich die Ausgabe vom Dietz Verlag zu nehmen, die relativ kostengünstig ist, einen schönen Anhang hat und so weiter und so fort. Und wenn man sich bewusst darüber ist, dass die Editionseingriffe halt vom Zentralkomitee gemacht sind, dann kann es eine ziemlich gute Hilfe sein. Aber nicht nur Sowjetunion, China und so weiter und so fort haben sich auf Marx bezogen. Selbst die Sozialdemokraten, denen man das heute wirklich nicht mehr zutrauen würde, haben mal was anderes gemacht als Hartz IV eingeführt oder Ausländer abgeschoben, sondern berufen sich bis heute teilweise noch auf sozialistische Klassiker oder Marx selber. Also das ist auch eine der Seiten, die man häufig zu Recht vergisst. Neben solchen eher staatstragenden Versuchen, sich Marx anzueignen, gibt es aber vor allen Dingen, und das wird gleich auch eher im Mittelpunkt stehen, dissidente Strömungen, staatskritische, herrschaftskritische Strömungen. Das geht, kann teilweise schon bei Anarchisten beginnen, die sich auch nicht ganz von Marx lösen können immer. Es gibt linkskommunistische Richtungen, es gibt natürlich auch da reaktionäre Richtungen und so weiter und so fort. Eine davon, die ich heute vorstellen will, ist eben die kritische Theorie, die bis heute eine relativ große Anziehungskraft auf vor allem radikale Linke ausübt, aber es daneben auch im akademischen Betrieb zu recht viel Ansehen gebracht hat und teilweise auch im Kulturteil der verschiedenen Zeitungen immer wieder anzitiert wird. Was ist die kritische Theorie erstmal? Sie entsteht, grob gesprochen, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts im Kontext einer allgemeinen Neubestimmung des Marxismus, die da geschieht von Einzelpersonen. Also vor allen Dingen Georg Lukács und Karl Korsch werden da zu nennen, zwei Denker, die 1923 sich darum bemüht gemacht haben, eine revolutionäre Neubestimmung des Marxismus vorzunehmen, die vor allen Dingen versucht haben, die Methodik von Marx in den Mittelpunkt zu stellen, die sich abgegrenzt haben zur Entwicklung der Zweiten Internationale, also beispielsweise eben Sozialdemokratie und reformistische Strömungen, die davon ausgehen, dass die Revolution irgendwann automatisch erfolgt. Dagegen haben sie halt stark gemacht, dass es immer noch einer radikalen Revolution bedarf. Die kritische Theorie hat in fast allen Vertretern diese Schriften gelesen, rezipiert und in gewisser Weise angewendet oder weitergedacht. Ich will euch jetzt nicht mit tonnenweise Namen nerven, aber trotzdem zumindest ein paar nennen. Zuerst sicherlich Adorno und Horkheimer, wohl die Namen, die man zuallererst mit der kritischen Theorie verbindet, die vor allen Dingen durch die Dialektik der Aufklärung von 1944 den meisten im Begriff sein werden. Adorno hat daneben zu ähnlicher Zeit die Minima Moralia geschrieben, oder Max Horkheimer, da komme ich gleich auch immer wieder darauf zurück, die Eclipse of Reason bzw. Kritik der instrumentellen Vernunft. Aber daneben hat auch die Bewegung, da haben auch die beiden sich mit so ziemlich jedem denkbaren Thema irgendwie mal beschäftigt. Ebenfalls relativ bekannt ist vielleicht Herbert Marcuse, der auch ein Urgestein der kritischen Theorie darstellt und in gewisser Weise oft als leicht verdaulicher wirkt, weil er in den 68ern recht viel Popularität gewonnen hat, viele recht gute Fernsehinterviews gegeben hat und dieser eindimensionale Mensch, das Buch, was er geschrieben hat, ist auch mittlerweile zum Schlagwort geworden. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass er ursprünglich der fachphilosophische Spezialist des Instituts war, also eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommt, als man erwartet. Dann haben wir Personen wie Franz Neumann, der beispielsweise den Biomod geschrieben hat, eine Faschismusanalyse, die in Deutschland relativ spät und nur sehr zögerlich rezipiert wurde. Wir haben Personen wie Friedrich Pollock, der Ökonom ist. Wir haben Erich Fromm, der übrigens auch später nochmal relevant geworden ist, ursprünglich der Psychoanalytiker des Instituts, der sich ein bisschen zerworfen hat und dessen Kunst des Liebens beispielsweise Millionenauflagen erreicht hat und mit Sein und Haben auch eine recht gut verdauliche Theorie produziert hat. Dann gibt's Leo Löwenthal, der wichtig war für die Entwicklung der Antisemitismus-Theorie, oder natürlich auch Walter Benjamin, der Literaturtheoretiker, teilweise etwas mystisch wirkende, ja, vielleicht auch fast Ziehvater von Adorno und Horkheimer. So, das war's jetzt fast mit den Namen für heute. nur damit man mal ungefähr eine Vorstellung davon hat, was ich darunter verstehe unter kritischer Theorie, dann ist es gar nicht so einfach, diesen Begriff richtig einzugrenzen. Es gründete sich 1924 unter der Leitung von Karl Grünberg das Institut für Sozialforschung. Und man könnte nun sagen, dass alle Leute, die darunter irgendwie tätig waren oder da angestellt waren, zu dieser kritischen Theorie zu zählen sind. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, weil man den Begriff ja fast beliebig ausweiten oder einengen kann. Man kann aber zumindest sagen, dass die Theoretiker, die ich gerade genannt habe, bei allen Differenzen eine bestimmte einheitliche Richtung eingeschlagen haben. Max Horkheimer hat irgendwann mal die Diktatur des Rektorats, eine recht unglückliche Formulierung, ausgesprochen, was, ja, glaube ich, gut darstellen kann, dass es in eine einheitliche Richtung geben soll. Trotzdem hat diese Bewegung interessanterweise keinen feststehenden Begriff außer den recht sperrigen des Instituts für Sozialforschung hervorgebracht. Man kennt das noch unter Frankfurter Schule. Bei Facebook ist es auch als Frankfurter Schule, Randale Bambule, Frankfurter Schule beispielsweise aufgegriffen worden. Ein Begriff, der sich vor allen Dingen in der akademischen Landschaft großer Beliebtheit erfreut, aber vor allen Dingen mit den sozialwissenschaftlichen Tendenzen in der Theorie beschäftigt und auch die kommunikationstheoretischen Zerfallserscheinungen von Axel Honneth oder Jürgen Habermas unter diese Theorie fassen will oder diese Schule, die Frankfurter Schule fassen will. Recht dankbar, ein Begriff, den ich gerne verwende, ist der westliche Marxismus, der relativ weit ist, weil er Personen wie Lukács oder Karl Korsch auch mit einfasst, der aber auch teilweise angemerkt wird, nicht immer ganz passend ist. Ich meine, allein Lukács war sicher kein westlicher Marxist, sondern kommt einfach aus dem Osten. Trotzdem hat sich der Begriff irgendwann durchgesetzt. Genau, deswegen ist kritische Theorie vielleicht schon ganz passend, weil es auch ein Begriff ist, der von den Vertretern der kritischen Theorie selber verwendet wird. Allerdings im Gegensatz zum Plakat noch mit kleinem K, also als eine Tätigkeit. Das heißt, die kritische Theorie soll eine bestimmte Denkweise darstellen und noch keine feste Schule sein. Also das ist eine Unterscheidung, die man teilweise auch in der Literatur findet. Man schreibt kritische Theorie dann mit großem K, um sozusagen die Gruppierung, die ich hier so ein bisschen umreiße, darzustellen, mit kleinem, wenn es um diese Tätigkeit geht. So viel der Vorworte. Ich versuche also diese Denkrichtung nachzuvollziehen, die Idee der kritischen Theorie, des kritischen Denkens. Kann dabei natürlich nur manche und bestimmte Prinzipien vorstellen, versucht sich ein bisschen an den Elementen entlang zu hangeln, die kritische Theorie von Marx aufgreift, also vor allem psychoanalytische oder verschiedene sozialwissenschaftliche Positionen greife ich gleich erstmal nicht auf, sondern versuche so ein bisschen die Grundidee, die sie von Marx übernehmen, vorzustellen. Max Horkheimer, auf den ich mich im Folgenden häufiger beziehe, formuliert, ich glaube 1935 ist es in der Frage, was ist kritische Theorie, beziehungsweise Text heißt traditionelle und kritische Theorie, formuliert, dass kritische Theorie eine Theorie sei, die vom Interesse an vernünftigen Zuständen durchherrscht ist. Und zwar sie versucht eine kritische Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft darzustellen. Und damit ist sie auf Überwindung dieses Zustands gerichtet, den sie als einen Zustand beschreibt, der die Menschen verkümmert, der den Menschen unwürdig ist. Darin folgt sie erstmal einem Impuls, der auch bei Marx formuliert ist, der den kategorischen Imperativ formuliert hat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Originalton Marx. Die kritische Theorie schließt sich dem völlig an, geht vielleicht in vielen Punkten noch viel weiter und formuliert, dass die Gesellschaft, in der sie sich befindet, eine Art Chaos ist, in dem sozusagen alle Prozederen fast zufällig, quasi natürlich geschehen, und zwar ein Chaos, in dem das Überleben der Menschen eigentlich nur noch aus Zufall gesichert wird und daher dem Menschen unwürdig ist. Sie haben eine insgesamt ziemlich vernichtende Gegenwärtsdiagnose, auf die ich gleich auch nochmal zurückkomme, wenn es darum geht, was eben dieser Kapitalismus denn überhaupt sein soll, und radikalisiert sich fraglos noch einmal mit der Erfahrung von Auschwitz. Die kritische Theorie ist also parteilich, hat ein Interesse daran, menschliche Zustände herzustellen, ist allerdings nicht parteilich im Sinne, dass sie einer Partei angehörig ist. Alle Mitglieder oder fast alle sind nicht in irgendeiner kommunistischen oder sozialdemokratischen Partei organisiert und sie vertreten auch keine Klassenphilosophie. Also keine Philosophie, die sozusagen nur das ausspricht, was in der Klasse schon angelegt ist. Sie versucht vielmehr und dem entgegen immer unabhängiges Denken zu sein und versteht sich darin gerade als aktiver Teil dieses Kampfes, nämlich des Kampfes um eine bessere Gesellschaftsformation. Zwar erkennt die kritische Theorie sicherlich an, dass die Arbeiterklasse ja letztendlich die meistgeknechtete Klasse ist. Es geht hier aber immer um die Aufhebung der Glanzenklassengesellschaft und des gesamten Kapitalismus. Also auch der Kapitalist wird beispielsweise von ihnen als entfremdet betrachtet. Er ist sicherlich kein voll entfalteter Mensch, der bloß glücklich ist, sondern die meisten Kapitalisten, ja, sind völlige Workaholics, die grob gesprochen auch nicht viel vom Leben haben. Das Ziel der kritischen Theorie ist in gewisser Weise das Glück aller Individuen. Sie beschäftigen sich schon sehr früh damit. Das Glück aller Individuen und eben nicht nur einer Klasse. Und zwar beschäftigen sie sich schon recht früh in Studien damit, wie beispielsweise die Arbeiterklasse psychologisch auch formiert ist. Also beispielsweise in den Studien über Autorität und Familie kommen sie zu dem Schluss, dass die Behandlung von Kindern beispielsweise in Arbeiterfamilien ja viel harscher sein, häufiger ist als eben in sogenannten kapitalistischen Familien. Also die Arbeiterklasse ist nicht notwendigerweise eine, die moralisch besser oder höher zu betrachten ist. Gleichzeitig erkennen sie das natürlich nicht als eine Schwäche der Arbeiterklasse an, die dieser sozusagen als Schuld zufällt, sondern sie ist natürlich in diese Situation gebracht worden. Sie hat ja nicht die materiellen Mittel, um so etwas wie feine kulturelle Entwicklung zum Beispiel durchzumachen. Also grob zusammengefasst, Horkheimer spricht davon, dass es keine gesellschaftliche Klasse gibt, an deren Zustimmung man sich halten könnte. Diese Kritik wird auch eigentlich bis zum Ende des Bestehens der kritischen Theorie beibehalten werden. Es wird immer eine Kritik an der UdSSR, am Parteikommunismus und überhaupt den Folgen irgendeiner Parteilinie geben. Dabei versuchen sie immer, sich nicht als Antikommunisten oder nicht zu Antikommunisten machen zu lassen. Sie kritisieren also nicht die Sowjetunion mit anderen Maßstäben als beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie kritisieren beide und versuchen sogar in gewissermaßen eine geringfügige Solidarität mit der Sache der Sowjetunion über lange Zeit noch aufrechtzuerhalten. Max Horkheimer sagt beispielsweise einmal, das Beste, was wir vor Russland tun können, ist schweigen. Also nicht aussprechen, wie schlimm es gerade ist, was aber trotzdem im Kontext ja des Nationalsozialismus oder Zweiten Weltkrieg völlig nachvollziehbar ist, dass man nicht versucht, sich auf die Sache ja des Westens oder im schlimmsten Fall der Faschisten gemein zu machen. Gut. Diese Gerichtetheit hat natürlich ein Ziel, wie ich gerade schon angedeutet habe, irgendetwas mit ja glücklichere Menschheit, eine bessere Gesellschaft. Das Ziel wird immer recht grob formuliert. Es wird beispielsweise von der Assoziation freier Menschen gesprochen, bei der jeder die gleiche Möglichkeit zur Entfaltung hat. Die Menschen sollen, was etwas philosophisch klingt, erstmal zum bewussten Subjekt werden und aktiv die eigene Lebensform bestimmen. Oder anders formuliert, es ist das Streben nach einem Zustand ohne Ausbeutung und Unterdrückung, in dem tatsächlich ein umgreifendes Subjekt, das heißt die selbstbewusste Menschheit, existiert. Das soll also das Ziel darstellen. Das Ziel ist, wie ich finde, nur ziemlich vage und man kann auch sagen, dass es hauptsächlich negativ bestimmt wird. Irgendwie soll es selbstbewusst sein, es soll eine vernünftige Planung geben, eine freie Assoziation, die Ökonomie soll im Dienst des Menschen stehen. Das sind alles, finde ich, Formulierungen, die nicht, sondern nicht konkret sind. Viel konkreter ist aber das, was nicht sein soll. Also beispielsweise Ausbeutung, Herrschaft oder andere Dinge. Das ist eng verbunden mit dem Bilderverbot, der sich gegen den Utopismus richtet. Also Bilderverbot ist eigentlich eine christlich-jüdische Tradition, ich glaube vor allem jüdische Tradition, dass man sich kein Abbild von Gott machen darf, was hier übertragen wird auf kritische Gesellschaftstheorie, allerdings nicht in dem Sinn, dass man einfach Religion säkularisiert, sondern versucht, diesen Gehalt ernst zu nehmen. Marcuse formuliert das sehr schön, indem er sagt, dass die weitere Ausgestaltung der neuen Gesellschaft nicht mehr Gegenstand irgendeiner Theorie sein kann, sondern nur als das freie Werk der befreiten Individuen geschehen kann. Darin ist angesprochen, dass es in gewisser Weise ein Widerspruch wäre, überhaupt ein Bild von der befreiten Gesellschaft zu machen, da damit die ja letztendlich unfreie bestehende Generation der freien folgenden Generation erklären würde, wie sie denn zu leben habe. Das ist aber gerade deswegen unglaublich schwer, wenn nicht sogar komplett unmöglich, weil im unfreien Zustand dieser bessere Zustand eigentlich gar nicht erkennbar ist. Er ist kaum noch vorstellbar. Er ist vermutlich radikaler als alles das, was wir uns denken können. Adorno geht so weit, dass er selbst ein Ende des Todes beispielsweise proklamiert, wenn nicht sogar fordert. Adorno ist es auch, der diesen Gedanken in größter Radikalität ausdrückt. In der Minima Moralia heißt es beispielsweise, ich glaube im abschließenden Aphorismus, dass Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten. Darin ist so eine gewisse messianische Komponente ausgesprochen, also so eine fast religiöse Hoffnung daraus, dass es einmal anders werden kann, man aber nicht wirklich benennen kann, wie dies geschehen soll, wann es geschehen soll, sondern nur, dass man diese Hoffnung aufbewahren muss. Und er geht aber weiter damit, dass es völlig notwendig ist. Er sagt nämlich, Erkenntnis hat kein Licht, als das von der Erlösung her auf die Welt scheint. Alles andere erschöpft sich in bloßer Nachkonstruktion und bleibt ein Stück Technik. Es ist das Allereinfachste, weil der Zustand unabweisbar nach solcher Erkenntnis ruft. Es ist also völlig notwendig, da der Zustand, wie Sie ihn damals wahrnehmen, auf eine Katastrophe zusteuert. Gleichzeitig merkt er aber auch an, dass es das ganz Unmögliche ist, weil es einen Standort voraussetzt, der dem Bannkreis des Daseins, wäre es auch nur um ein winziges, entrückt ist. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert. Gemeint ist damit vor allen Dingen eine recht banale Erkenntnis, dass man nicht vorhersehen kann, was an Regungen, die im Menschen vorhanden sind, in einer befreiten Gesellschaft immer noch vorhanden wäre. Also dass der Mensch, wenn er frei von den Zwängen des Kapitalismus wäre, sich vielleicht komplett anders verhalten würde. Beispielsweise so etwas wie Konkurrenzdenken oder so nicht mehr vorhanden wäre. Vielleicht Geschlechtlichkeit in gewisser Weise aufgehoben wäre. Und das kann, wie gesagt, bei Adorno ziemlich radikale Konsequenzen haben, ist aber, glaube ich, als Grundgedanke ziemlich wichtig, ihn festzuhalten, weil es eben auch die bessere Gesellschaft nicht schmälert oder nichts davon wegnimmt. Also es versucht sozusagen den Gedanken, eine ganz andere Wirklichkeit, an eine ganz andere Gesellschaft nach einer Revolution ganz radikal festzuhalten. Gleichzeitig richtet sich die kritische Theorie auch noch aus einem anderen Grund gegen den sogenannten Utopismus. Also Utopismus wäre jetzt im schlechtesten Sinne, dass jemand eben eine Gesellschaft beschreibt, wie sie denn perfekt wäre, wie das schon bei Platon begonnen wird. Sie richten sich aber nicht nur dagegen, weil es sozusagen eine Vorstellung ist, die man sich eigentlich in der gegenwärtigen Gesellschaft nicht machen kann, sondern sie gehen vor allen Dingen auch davon aus, dass es nicht Utopie sein darf, in dem Sinne, dass es bloßes Gedankengebäude ist, sondern dass eine ganz andere Gesellschaft wirklich möglich ist. Und damit greifen sie so ein bisschen auf ein Geschichtsverständnis zurück. Sie gehen nämlich davon aus, dass der Kapitalismus oder überhaupt die gesamte Menschheitsgeschichte bisher zu einem immer weiteren Entfalten der Produktivkräfte, also der Möglichkeit, sich die Umwelt so zu gestalten, wie man es gerne hätte, führt und dass sich ein extrem hoher Stand der Technik entwickelt, der letztendlich einen Zustand problemlos denkbar und umsetzbar macht, in dem so etwas wie Hunger oder auch Tod durch Kriege selbstverständlich nicht, also selbst sowas problemlos überwinden könnte. Also es gibt keinen Grund im Angesicht von Brotfabriken, dass noch Menschen versterben, zumindest keinen vernünftigen, also an Hunger versterben. Sie sprechen dementsprechend immer wieder von einer höheren Möglichkeit oder einer höheren Stufe des menschlichen Zusammenlebens. Gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass der Rest oder alles, was bisher war, bloß Vorgeschichte ist. Also im strengen Sinne würden sie, und da schließen sich auch wieder Marx an, würden die Menschen noch gar nicht ihre Geschichte machen, sondern in einer Vorgeschichte leben, die gewissermaßen nach Naturgesetzmäßigkeiten läuft, die völlig unbewusst ist und die dem Menschen eigentlich gar nicht angemessen und würdig ist. Sie wissen aber auch, das wäre dann wieder mal die Stoßrichtung gegen die Sozialdemokratie, dass eine solche Entwicklung nicht einfach automatisch kommt. Es gibt ja bestimmte marxistische Auslegungen, die eben davon ausgehen, dass sozusagen eine Produktionsform notwendig sich immer in die nächsthöhere entwickelt, weil sie irgendwann an die Grenzen stößt. Der Gedanke wird aufgegriffen, sie gehen aber davon aus, dass diese höhere Stufe erkämpft werden muss. Also die Erfüllung dieser Möglichkeit hängt letztendlich von geschichtlichen Kämpfen ab und die kritische Theorie versteht sich als einen Teil dieser Entwicklung. Sie geht sogar so weit, dass sie sagt, dass das ganze Fortschrittsdenken selber vielleicht Teil dieser Problematik ist und dass die Revolution vielleicht diesen gesamten Bannkreis des Fortschrittsdenkens selber quasi dem entspringt. Also richtet sich gegen jegliche Vorstellung davon, dass technische Entwicklung notwendigerweise früher oder später sowas wie eine bessere Gesellschaft hervorbringt. Also zusammengenommen, kritische Theorie ist keine bloße Theorie, sondern eine, die in bestimmter Weise auf eine Praxis gerichtet ist und sich dabei interessanterweise auch selber immer als Teil eines praktischen Zusammenhangs versteht. Also sie ist sich da auch darüber bewusst, dass so etwas wie kritische Theorie nur dann möglich ist, wenn ein bestimmtes Maß an Zeit oder ein bestimmtes Maß an Produktion aufgewendet werden kann durch eine Gesellschaft, damit überhaupt Leute intellektuelle Tätigkeit ausführen können. Um das ein bisschen näher zu verstehen, möchte ich ein bisschen darstellen, wie die kritische Theorie im Kontext von Marx oder mit Bezug auf Marx die Geschichte oder Vorgeschichte versteht. Und zwar geht sie davon aus, ganz grundsätzlich, und ich denke, das ist eine der ganz wichtigen Grundannahmen der kritischen Theorie, dass der Mensch sich erstmal nur entwickeln kann in Auseinandersetzung mit der Natur. Am Anfang spricht Horkheimer beispielsweise noch ganz brachial vom Kampf mit der Natur. Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Denn mit Marx geht sie davon aus, dass der Mensch immer auch ein tierisches Wesen ist, das zuallererst sein Überleben sichern muss. Das kann er natürlich nur in Auseinandersetzung mit der Natur. Also der Mensch muss sich ernähren, der Mensch muss sich irgendwie schützen, der Mensch muss sich warm halten und so weiter und so fort. Im Gegensatz zum bloßen Tier kann er dies aber auf eine ganz flexible Art und Weise, kann dies mit Bewusstsein tun. Hier sind also Momente von Freiheit, von Kultur und anderen Dingen angelegt. Er kann beispielsweise mit einem Wort von Marx auch nach Gesetzen der Schönheit formen und er kann insgesamt technische Dinge hervorbringen, die etwas ganz anderes sind als das, was bloße Natur wäre, die natürlich immer noch geformte Natur sind, also selbst ein Computerspiel ist in letzter Konsequenz noch geformte Natur, die aber etwas ist, was im Tierreich gar nicht vorstellbar wäre. Also wenn Vorstellbarkeit vielleicht auch schon ein falscher Begriff für die Tierwelt ist. Der Mensch, ganz grob gesprochen mit Marx und auch der kritischen Theorie, erzeugt also seine Lebensmittel selber, erzeugt seine Auseinandersetzung oder organisiert seine Auseinandersetzung mit der Natur selber. Nochmal in einem Zitat sagt die kritische Theorie, oder kann man sagen, dass die kritische Theorie der Gesellschaft den Menschen als die Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensform zum Gegenstand. Sie fragt sich also letztendlich, wie der Mensch sein Überleben in, mit und auch gegen die Natur sichert und ist sich dabei aber darüber bewusst, dass der Mensch dies im Großen und Ganzen unbewusst und eher in einer Naturverfallenheit tut. Grob gesprochen, die menschliche Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Stoffwechsel mit der Natur vollziehen muss, so wie jeder Organismus, der überleben möchte, dass der allerdings beim Menschen von gewissen Freiheitsentscheidungen geprägt ist, dass er also viel mehr Freiheit genießt und viel mehr Ausgestaltungsmöglichkeit als beispielsweise das Tierreich. In der Dialektik der Aufklärung stellen Horkheimer und Adorno dementsprechend auch den Prozess der Geschichte insgesamt als einen Prozess der Naturbeherrschung dar. Sie gehen davon aus, in einem ganz markanten Beispiel, dass Aufklärung seit jeher im umfassenden Sinn, also nicht eine Aufklärung im Sinne der philosophischen Aufklärung beispielsweise, also im umfassenden Sinn fortschreitenden Denkens, das Ziel verfolge, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Das klingt erstmal relativ abgehoben, auch da der Begriff der Furcht erstmal als ein psychologischer verstanden werden könnte. Es geht aber eher darum, was ich gerade schon gesagt habe, dass der Mensch also versucht, die Natur zu kontrollieren, um sich zu schützen, zu nähren und zu überleben und eben ja auch von der Furcht zu befreien. Das ist übrigens auch ein Ziel, das Adorno als einen Teil der Utopie formuliert, wenn er sagt, dass der Mensch letztendlich in der Utopie oder in der befreiten Gesellschaft ohne Angst verschieden sein könne. Kurzum, der Mensch versucht in der Geschichte als Gattungswesen die Bedürfnisbefriedigung zu erreichen und tut damit etwas Notwendiges, das den Menschen in dieser Form überhaupt selber erst hervorbringt. Es entwickelt sich also nicht nur bloß die Auseinandersetzung mit der Natur auf immer andere Weisen, sondern es entwickelt sich auch Hunger zu Appetit oder Sexualität zur Erotik. Also auch der Mensch selber formt sich in diesem Prozess. Es entwickelt sich etwas wie höhere Kultur und diese geht immer darauf zurück, dass überhaupt Lebensmittel so erfolgreich erzeugt werden können, dass etwas wie ein Rest bleibt, in dem sich überhaupt über so etwas wie höhere Kultur herausbilden kann. Also wenn die Gesellschaft sich nicht ernähren könnte, hätte sie auch keinen Platz für Intellektuelle oder Künstler oder andere Luxusprodukte. Soweit gesehen wäre also diese Darstellung auch gar kein Problem. Zu sagen, dass die Geschichte letztendlich eine Geschichte der Naturbeherrschung ist, ist ja weder nicht besonders kreativ noch besonders dramatisch. Es gehört irgendwie dazu. Der Mensch muss sich früher oder später irgendwie mit der Natur auseinandersetzen oder er muss es eigentlich in dem Moment, wo er Mensch ist. Sie ziehen aber den Schluss, dass die vollends aufgeklärte Erde im Zeichen triumphalen Unheils erscheint, also sozusagen das Gegenteil von dem darstellt, was eigentlich mal das Ziel dieser ganzen Entwicklung war. Und das Problem, was sie sich stellen, ist nun die Frage, wie es dazu gekommen ist. Sie stellen fest, dass der Aufklärung ein Gedanke inhärent ist, der letztendlich ja eine ziemliche Brutalität darstellt. So formulieren sie, dass die Aufklärung sich zu den Dingen so verhält, wie der Diktator zu den Menschen. Er kennt sie insofern, er sie manipulieren kann. Also er kennt sie nicht als Menschen, als besondere Dinge, sondern lediglich als etwas, was beherrscht werden muss. Natur wird so beispielsweise zu bloßer Objektivität, zu etwas, was nur zu formen ist. Das kann man schon so als relativ grausam betrachten, aber je nach Moral ist es noch gar kein Problem zu sagen, dass die äußere Natur beherrscht wird. Also man müsste zumindest moralisch argumentieren, wenn man sagen würde, es ist falsch, Tiere zu töten, es ist falsch, die Umwelt zu zerstören und so weiter und so fort. Das wesentlich einleuchtende, grundlegende Problem, was sie nennen, ist, dass es einen dialektischen Zusammenhang der Naturbeherrschung gibt. Nämlich einen dialektischen Zusammenhang zwischen der äußeren, also das, was ich gerade so flapsig als Natur bezeichnet habe, der äußeren Natur, der anderen und der inneren Natur. Zum Ersten sagen sie, dass die äußere Natur, also das, was wir gemeinhin als Natur kennen, reduziert wird. Und zwar nur unter dem Gesichtspunkt und daher nur unter dem Gesichtspunkt erkannt wird, wie weit sie beherrschbar ist. Dabei existieren zwar bestimmte Probleme, beispielsweise kann eine ungelungene Naturbeherrschung dazu führen, dass sich die Natur durch diverse Umweltzerstörungsprozesse wieder rächt. Also wenn wir die Natur beherrschen wollen, indem wir aus Effektivitätsgründen beispielsweise Monokulturen pflanzen, dann kann es passieren, dass früher oder später irgendwelche Unwetter zu viel krasseren Folgen führen, als es vorher noch der Fall gewesen wäre. Das Ganze kann aber insgesamt noch als ein bloß technisches Problem erscheinen, wie man die Natur denn ordentlich beherrscht. Das Problem ist, dass sie sagen, dass damit unmittelbar auch immer die Beherrschung der inneren Natur, also des Selbst, einhergeht. Denn auch der Mensch muss sich im Prozess der Arbeit selber immer beherrschen. Er muss ja letztendlich Dinge tun, die ihm vielleicht in dem Moment gar nicht zusagen. Er muss sich selber auf Tätigkeiten konzentrieren, die er vielleicht gar nicht machen möchte. Und er kann vor allen Dingen auch seiner unmittelbaren Triebbefriedigung nicht immer nachgehen. Also der Mensch lernt sich in diesem ganzen Geschichtsprozess selber auch zu beherrschen. Er lernt es, seine Triebe zu verdrängen, zu unterdrücken, zu sublimieren, in andere Triebe umzuwandeln und so weiter und so fort. Zum anderen ist damit immer auch gegeben die Beherrschung von anderen Personen oder von anderen Menschen. Denn der Mensch lebt nie isoliert, er kann sich überhaupt erst in der Familie reproduzieren, bedarf also immer anderen Menschen auch. Und es gibt auch in der Arbeit einen gewissen Zwang und eine gewisse Tendenz dazu, dass man zusammenarbeiten muss, was leider selten demokratisch und positiv passiert, sondern meistens unter dem Diktat von Einzelpersonen. Also auch im gemeinsamen Arbeitsprozess ist immer schon eine Tendenz der Beherrschung von anderen Menschen gegeben. Und wenn man die ganze Gesellschaft als einen Arbeitsprozess betrachtet, dann ist ziemlich deutlich, dass da Beherrschung von anderen Menschen eine ganz große Rolle steht. Die Idee ist also, dass alle drei Ebenen dieser Naturbeherrschung, also der äußeren, inneren und anderen Natur, eng zusammenhängt mit dem grundsätzlichen Prinzip der Naturbeherrschung, dass dieses Prinzip der Naturbeherrschung sich in allen diesen drei Formen ausdrückt. Das heißt, die Naturbeherrschung bleibt nicht dabei, bloß die äußere Natur so zu kontrollieren, dass es für den Menschen gut wäre, sondern affiziert auch den Menschen, für den es in Anführungsstrichen eigentlich da sein sollte. Horkheimer sagt so beispielsweise, Naturbeherrschung schließt Menschenbeherrschung ein. Jedes Subjekt hat nicht nur an der Unterjochung der äußeren Natur, der menschlichen und der nichtmenschlichen teilzunehmen, sondern muss, um das zu leisten, die Natur in sich selbst unterjochen. In diesem Prozess werden also auch die Menschen zu bloßen Produktionsfaktoren, zur beherrschbaren Masse. Und beispielsweise, Horkheimer hat ein schönes Beispiel, Tiere werden zum Beispiel zu bloßen Verkehrshindernissen. Er greift da auf so Zeitungsberichte zurück, wo beispielsweise darüber geschrieben wird, dass Tierherden den Anflug von Flugzeugen blockieren, wo gar nicht mehr darüber nachgedacht wird, dass da einfach massenweise Tiere umkommen, sondern diese bloße Verkehrshindernisse darstellen. Dieser ganze Prozess ist also relativ grausam und betrifft eben sowohl Tier als auch Mensch in einer äußerst negativen Art und Weise. Ihre Idee ist also, dass dieses Prinzip der Naturbeherrschung das grundsätzliche Prinzip ist, was alle Gesellschaftsformationen betrifft und damit sowohl die vormodernen als auch die kapitalistische und fast alle möglich folgenden Gesellschaftsformationen betrifft. Sie gehen dabei eigentlich von dem stärksten oder von dem prägnantesten Widerspruch aus, dass der Kapitalismus als die höchste Form der Produktivität eine Lebensrealität hervorbringt, die dem eigentlich in keinem Punkt entspricht. Also die nicht im Ansatz dem entspricht, was möglich wäre an menschlichem Genuss oder an menschlicher Freiheit. Ja, da das jetzt schon relativ viel war, habt ihr Rückfragen dazu? Nur für den Fall, dass ich mich jetzt völlig verlaufen habe. Weil ich würde jetzt einen kleinen Sprung machen. Also ich wollte jetzt bisher darauf hinaus, dass sozusagen die Idee der Naturbeherrschung das grundlegende Prinzip von der Dialektik der Aufklärung und überhaupt von der kritischen Theorie darstellt. Und würde jetzt versuchen, die Ökonomie als oder die kapitalistische Ökonomie als eine Form zu beschreiben, in der sich diese Naturbeherrschung äußert, vielleicht auch in einer besonders krassen Art und Weise, und wird deswegen so ein bisschen den inhaltlichen Sprung zu Marx machen. Und da ich jetzt keine Beschwerden sehe, mache ich das auch einfach. Genau, also erstmal muss man festhalten, dass die kritische Theorie in ihrer Theorie sehr, sehr stark sich auf die Ökonomie bezieht. Sie geht zumindest ihrem eigenen Anspruch davon aus, dass die Ökonomie die erste Ursache des Elends darstellt. Und daher hat die theoretische und praktische Kritik, sich zuerst auf diese zu richten. Wichtig ist dabei, dass sie nicht davon ausgehen, dass bloß die Ökonomie darüber entscheidet, ob eine Gesellschaft eine lebenswertige Gesellschaft ist. Also sie sprechen sich damit gegen Positionen aus, die sagen, beispielsweise im Sozialismus ist, sobald das Privateigentum aufgehoben ist, alles gut, sondern wollen vielmehr darauf hinaus, dass das wirkliche Menschen, wirkliche Leben der wirklichen Menschen eine Rolle spielt und nicht bloß die formale Bestimmung, wie die Ökonomie ausgerichtet ist. Sie richten sich damit gewissermaßen gegen so einen Hauptwiderspruchsgedanke, dass nur wenn man die kapitalistische Produktion überwindet, man gleichzeitig auch eine bessere Gesellschaftsformation hervorbringt. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man dieses Verständnis der Ökonomie nicht als plumpen Ökonomismus verstehen soll. Also es geht nicht darum, wie jetzt bestimmte Warenwerte sich entwickeln, welche Preise sich, wie die Preisentwicklung läuft, wie der Aktienmarkt bestellt ist, sondern sie verstehen Ökonomie als ein letztendlich als genau das, was ich gerade beschrieben habe, als die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur. Also die Ebene, wo produziert wird, wo etwas erzeugt wird, worin ja die Menschheit ihren Stoffwechsel mit der Natur organisiert. Die Ökonomie wird dementsprechend als ursächlich und in gewisser Weise auch bestimmt für alle weiteren Verhältnisse verstanden. Nicht in dem Sinne, dass die Ökonomie notwendig alles andere erzeugt, also dass der Kapitalismus notwendig diese und jene Formen von Herrschaft hervorbringt, dass er aber sozusagen prägend durch alle Bereiche, sich prägend durch alle Bereiche des Lebens zieht. Also auch der Staat, Geschlechtsrollen und Geschlechtszuschreibungen, Religion, Philosophie und so weiter und so fort können irgendwie bezogen werden auf die Produktionsweise. Kapitalismus wird also, und das ist ein Gedanke, der dann bei Lukács beispielsweise 23 aufkommt, also seit da große Teile des Marxismus prägt. Kapitalismus wird als eine Totalität verstanden, als etwas, was nicht bloß auf der Arbeit stattfindet, sondern sich auch nach Hause trägt, um es mal ganz plump zu sagen. Also als etwas, was die Gesellschaft völlig bestimmt. Die Frage ist nun, was ist das Spezifika des Kapitalismus? Es gibt so, wenn man sich Adam Smith anschaut, die Vorstellung, dass Kapitalismus schon immer war und auch immer sein wird. Also schon der Urmensch hat im Faustkeil Kapital, sind so Formulierungen, die man da findet. Dem widerspricht die kritische Theorie vehement und auch Marx ganz deutlich. Die kritische Theorie würde zwar sagen, es gibt sozusagen seit diesem etwas mystischen, seit der Entstehung der Menschheit zwar diese Form der Naturbeherrschung, aber die hat sich nicht immer in einer kapitalistischen Weise abgespielt, sondern in verschiedenen Formen. Marx bestimmt den Kapitalismus und die kritische Theorie folgt da als eine auf Tausch begründete Ökonomie. Und das ist per se erstmal nichts radikal Neues, da auch in vorkapitalistischen Zeiten schon so etwas wie einzelne Tauschakte zu beobachten sind. Also man kann auch im Mittelalter sich, gibt es bereits Geld, womit man beispielsweise Überflussprodukte austauschen kann. Der wichtige Punkt ist allerdings, dass es in vorkapitalistischen Zeiten so ist, dass der Warenaustausch an der Peripherie stattfindet. Also man kann ganz grob davon ausgehen, das ist wie gesagt extrem vereinfacht, dass der Mensch in allererster Linie eine Subsistenzwirtschaft macht, in der er sich versucht, selbst zu erhalten und sozusagen das Überschussprodukt oder eine Fertigkeit, die er besonders gut kann, austauscht gegen andere, nicht unbedingt notwendige Produkte. Also es wird auch getauscht, aber nicht im Kern getauscht. Im Kapitalismus ist es nun so, dass eigentlich alles durch den Tausch geregelt ist. Man kann allerdings, man kann im Kapitalismus eigentlich nur noch dadurch leben, dass man etwas tut, wodurch man Geld bekommt, womit man sich dann etwas kaufen kann. Also letztendlich ist alles mit allem verbunden und die wenigsten Menschen können auch von sich behaupten, dass sie sozusagen von ihrem eigenen Ackerbau leben können. Also ich glaube, für uns ist es fast unvorstellbar, dass wir von unserer eigenen Arbeit unmittelbar leben. Also wir produzieren etwas, kriegen dafür Geld, wir kriegen noch nicht mal das Objekt, was wir produzieren, können uns davon etwas anderes kaufen. Und das bedeutet sozusagen, es ist eine wirklich auf Tausch begründete Ökonomie. Es ist nicht eine, die den Tausch auch enthält, sondern den Tausch als prinzipielles Prinzip enthält, also als grundsätzliches Prinzip enthält. Genau. Das geht außerdem noch so weit, dass ein Großteil der Produktion bereits ja von Produktionsseite so angelegt ist, dass ganz gezielt für den Markt produziert wird. Es wird also nicht mehr geschaut, was könnte man gut machen, was vielleicht auch zufällig jemand anders haben will, sondern es wird so produziert, dass man es möglichst effektiv verkaufen kann, dass man möglichst gute Preise erzielt, möglichst viele erreichen kann, sich ein eigenes Image bildet, Produkte hat, die man von anderen abgrenzen kann. Und diese Idee, dass sozusagen verschiedene Produktionsbereiche mit dem Ziel produzieren, dass andere, dass sie sozusagen ihr Produkt an den Markt bringen können, das ist letztendlich die treibende Idee, sagt Marx, des Kapitalismus. Oder es ist noch nicht mal wirklich eine Idee, weil es letztendlich ein ziemlich blinder Plan ist. Also ein planloser Plan quasi. In dieser Idee, dass man das produziert, was man gut verkaufen kann oder was gut gekauft wird, sind also sozusagen die Bedürfnisse des Menschen spielen dann nur sofern eine Rolle, insofern diese Bedürfnisse gerade zufällig auch zahlungskräftig sind. Das ist ein bisschen damit gemeint, wenn Horkheimer sagt, dass der Erhalt der Menschen nur zufällig garantiert wird. Also, dass die Menschen sozusagen nur zufällig überleben, weil sie gerade ein Bedürfnis haben, für das sie auch bezahlen können. Genau, wichtig ist daran nochmal für die kritische Theorie der Gedanke, dass das alles eben unbewusst geschieht. Sie sprechen auch von der Anarchie des Warenmarktes und dass sozusagen nur über die Konkurrenz geregelt wird, was produziert wird, in welchem Umfang. Das Ganze läuft letztendlich darauf hinaus, dass das schwächere Unternehmen radikal untergeht, dass es keine Existenzberechtigung hat, sofern der Staat nicht irgendwie regelnd da nochmal eingreift. Und dieses ganze Vorgehen ist, ja, kann quasi beschrieben werden als ein blindes Zusammenwirken der Einzeltätigkeiten. Das ist insofern ganz interessant, als dieses blinde Zusammenwirken der Einzeltätigkeiten in der Ökonomie immer wieder als so ein ja planvolles Zusammenspielen betrachtet wird. Also wir haben dann die unsichtbare Hand beispielsweise, aber auch in der Philosophie spricht man dann von der Liste der Vernunft. Also ganz zufälligerweise und ganz glücklicherweise kann dieses blinde Verfolgen des Eigeninteresses dazu führen, dass allen am Ende dass es allen am Ende gut geht und ein größeres Ganzes erzeugt wird. Kritische Theorie weist hingegen darauf hin, dass es eben nicht sonderlich gut funktioniert. Man kann auch ganz einfach argumentieren, dass eben Extreme durch diesen Konkurrenzkampf zwar ziemlich viel Arbeitskraft, Produktionskraft freigesetzt wird, aber auch unglaubliche Reibungsverluste auftauchen. Also wenn ein Unternehmen untergeht, wird ja auch ein ganz großes Maß an produzierten Gütern einfach mit vernichtet. Also es ist nicht ein sonderlich effektives Vorgehen. Die Frage der Effizienz ist für die kritische Theorie natürlich nicht sonderlich relevant. Es gibt ein paar Texte, wo sie sowas auch aufgreifen. Vor allen Dingen geht es aber darum, dass dieser ganze Betrieb nach menschlicher Perspektive ja völlig kontraproduktiv ist. Genau, also wie schon gesagt, es gibt immer noch Hungertote, es gibt Ausgaben in die Kriegswirtschaft eines einzelnen Landes, die teilweise mehr Geld verschlingen, als zur Bekämpfung des Hungers weltweit nötig wäre. Und ja, nicht zuletzt ist die Reichtumsverteilung in allen kapitalistischen Ländern von unglaublicher Ungleichheit geprägt. Genau. Man kann also grob es so darstellen, dass also der Kapitalismus bestätigt in gewisser Weise das, was ich anfangs schon versucht habe darzustellen, nämlich dass die Früchte der Naturbeherrschung, die gerade im Kapitalismus unglaublich hoch entfaltet ist, sich eben nicht darin äußert, dass die Menschen mehr Muße haben, mehr Genuss ausüben können, einfach glücklichere, entfaltetere Menschen sind, sondern prinzipiell geht es im Kapitalismus bloß darum, möglichst viel zu produzieren und die Arbeiter und Konsumenten sollten dabei auch überleben, weil sie eben Arbeiter und Konsumenten sind, aber es geht nicht in erster Linie darum, dass die Menschen quasi sich entfalten, glücklich werden oder dass diese Geschichte oder Ökonomie für die Menschen da ist. Die Frage ist nun, wieso das so ist, wieso der Kapitalismus Verhältnisse hervorbringt, die dem Menschen letztendlich nicht angemessen sind. da sagt Marx und auch die kritische Theorie, dass es nicht daran liegt, dass einzelne Unternehmen böse sind, sondern dass ein Prinzip dahinter steht, was sozusagen dazu führt, dass statt eben der Frage, was für Bedürfnisse haben die Menschen und wie müssen sie befriedigt werden, das Prinzip der permanenten Steigerung von Produktion, Marx nennt das irgendwie die Akkumulationstendenz des Kapitals, dass das verfolgt wird. Das geht letztendlich darauf zurück, dass ein Betrieb nur dann überleben kann, wenn er auf Rentabilität ausgerichtet ist und seine Produktion immer weiter, genau, wenn er auf Rentabilität ausgerichtet ist, seine Produktion immer erweitern kann, wenn er technisch sich Fortschritte erzielen kann und so mit anderen Betrieben konkurrieren kann. Also es ist eine Konkurrenzveranstaltung und dementsprechend geht es darum, dass die einzelnen Betriebe ja eine immer stärkere Steigerung ihrer eigenen Produktion vornehmen. Und das ist das Prinzip, was den Kapitalismus bestimmt und nicht die Frage, ja, welche Rolle der Mensch hat. Ich mache da nochmal kurz eine Pause. Das ist ein bisschen die... Ich hoffe ja so ein bisschen fast auf eine Frage, aber gut. Genau, was ich nämlich jetzt noch versuchen würde... ist ein bisschen noch mal näher darzustellen, warum es diese Tendenz im Kapitalismus gibt oder was eigentlich die Warenwirtschaft ausmacht. Ich würde da so ein bisschen versuchen, diese Rolle des recht komplexen Begriffes der Ware aufzumachen. Das ist ein Begriff, der eben auch in diesem Umschwung um 23 nochmal eine starke Rolle nimmt, wo argumentiert wird, dass gewissermaßen die Ware das Kernphänomen des Kapitalismus ist. Um den Kapitalismus ein bisschen näher zu verstehen, also nicht in den ganz groben Zügen, wie ich es gerade gemacht habe, aber zweifelsohne immer noch relativ grob, muss man, glaube ich, eben die Ware verstehen. Was ist die Ware? Die Ware ist letztendlich ein für den Verkauf produziertes Gut, was sich im Gegensatz zu vorkapitalistischen Gütervorstellungen dadurch auszeichnet, dass die Ware zwei Elemente oder zwei Seiten hat, sozusagen auf der einen Seite einen Gebrauchswert und auf der anderen Seite einen Tauschwert. Der Gebrauchswert, wenn man es ganz vereinfacht machen möchte, und da gibt es durchaus auch Debatten unter Marxisten, ist eigentlich nur der Nutzen der Dinge. Also jedes Ding, was wir auf dem Markt kaufen, kaufen wir letztendlich, weil es irgendwas mit unserem Bedürfnis zu tun hat, weil wir es irgendwie haben möchten, weil es uns satt macht, weil es schön ist, weil wir es gerne haben wollen, weil es Spaß macht und so weiter und so fort. Also alles, was wir am Markt da haben, sollte irgendeinen Gebrauchswert haben, sonst würde es, glaube ich, niemanden geben, der es kaufen will. Neu hinzutritt sozusagen der Tauschwert dieser Produkte. Und dieser Tauschwert, den man sich zur Hilfe als Preis übersetzen kann, es gibt nicht einen ganz unmittelbaren Zusammenhang dieser beiden Elemente, aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass der Tauschwert das ist, was dem Produkt sozusagen als Preis anklebt. Der ist sozusagen das Element, was die Ware zur Ware macht. Also eine Ware ist dann eine Ware, wenn sie einen Tauschwert neben diesem Gebrauchswert besitzt. Die Idee und eine der ganz zentralen Überlegungen von Marx ist nun die Frage, wie sich dieser Tauschwert bemisst. Und das formuliert er in einer auf den ersten Blick einfachen, vielleicht auf den ersten Blick schwierigen, zweiten Blick einfachen und im dritten wieder sehr schwierigen Formulierung macht, wo er sagt, das ist das durchschnittliche Maß der notwendigen gesellschaftlichen Arbeitszeit. Das bedeutet, Marx versucht sozusagen ganz abstrakt zu betrachten, wodurch zeichnet sich ein Produkt aus? Und ein Produkt, sagt er, ist nicht das, der Wert, was sozusagen an Naturstoff da drin sitzt, weil der Naturstoff prinzipiell erstmal als immer verfügbar gedacht wird, sondern das, was der Mensch sozusagen an Arbeit hinzusetzt. Und wenn ich jetzt einen Naturstoff habe, der besonders schwer zu bergen ist, dann ist sozusagen die Arbeit, die ich benötige, um die Kohle abzubauen, würde dann wiederum in diese gesellschaftliche Arbeitszeit einfließen. Also er stellt sich die Frage, wie werden die Waren, also genau, er geht davon aus, dass sozusagen die Produktion, die Arbeit, das ist, was den Wert schöpft. Und er sagt, dass das Maß, womit man die Sachen vergleichen kann, letztendlich die Arbeitszeit ist, die man sozusagen im Akt der Arbeit benötigt. Das muss natürlich alles nochmal abgefedert werden, weil einfach zu sagen, es ist so viel wert, wie lange es gedauert hat, es zu machen, sagt natürlich nicht viel aus. Dann wäre plötzlich, wenn jemand ein Stümper ist, das Objekt viel, viel mehr wert, als wenn es jemand einfach nur gut könnte. Daher sagt er, dass sich sozusagen in diesem Prozess der Konkurrenz eine durchschnittlich gesellschaftliche Arbeitszeit herausbildet, also dass man sozusagen, dass man sozusagen versucht, möglichst effektiv ein Produkt zu erzeugen und dieses möglichst effektiv erzeugte Produkt oder diese möglichst effektive Produktionsweise wird dann als Maßstab dieser Arbeitszeit gewählt. Und so kann man sozusagen die Produkte untereinander vergleichen, danach wie viel Zeit sie unter optimaler Produktionseffizienz kosten würden. Die ganze Idee klingt auf den ersten Blick relativ sinnvoll oder sogar nicht unbedingt menschenwidrig. Denn wenn man die Formulierung ernst nimmt, dann kann sich jeder Mensch auch spezialisieren. Er kann sein Quantum an Arbeitszeit in ein Produkt, was er gut fertigen kann, setzen und kann sozusagen ein gleichwertiges Quantum an Arbeitszeit anders wie kaufen. Also ich bin 8 Stunden damit beschäftigt, Scheren zu schleifen und kann dafür mir das holen, wo andere Leute 8 Stunden als Experten ihre Tätigkeit machen. Das ganze Problem ist, dass immer noch der Maßstab so ein bisschen fehlt. Es geht immer noch darum, was gekauft wird. Das heißt, wenn ich etwas produziere, was beispielsweise eine Sollbruchstelle enthält, dann kann das durchaus effektiv sein, weil ich immer weitere Absatzmärkte dafür erzeuge, weil das Produkt einfach nach 3 Jahren kaputt geht. Wer schon mal einen Drucker ein paar Jahre benutzt hat, wird das Phänomen kennen. Irgendwann machen die es einfach nicht mehr, obwohl sie eigentlich noch funktionieren. Genau. Das zweite Problem ist, dass das ganze Ding unter Bedingungen des Privatbesitzes an Produktionsmitteln stattfindet. Und das meint nach Marx unter Ausbeutungsverhältnissen. Und das ist auch ein Punkt, wo die kritische Theorie vor allem Adorno später ansetzt. Der Kapitalismus ist eigentlich nur zu verstehen als ein Ausbeutungsverhältnis. Denn wir haben verschiedene Unternehmen, die nebeneinander stehen, die miteinander konkurrieren und die Dinge für den Markt produzieren. Und das tun sie nicht, weil sie selber die Produkte für sich haben sollen, sondern eben, weil sie austauschen wollen. Und an dieser Stelle steht dann diese Formulierung, die man ab und an liest, dieses GWG-Strich. Also es wird vom Unternehmen Geld investiert als Kapital, es wird in eine Ware investiert und es wird dann als Mehrgeld sozusagen, der Kapitalist nutzt Geld, kauft sich davon eine Ware und versucht, diese Ware gewinnbringend zu verkaufen. Also es wird Geld in etwas hereingesteckt und am Ende soll mehr Geld hinauskommen. Das ist auch anders kaum möglich, denn da man sozusagen nur aufs Geld schielt, würde es gar nichts bringen, am Anfang genauso viel Geld reinzustecken, wie man am Ende rausholen würde. Deswegen ist das Unternehmen eigentlich schon notwendig gezwungen, einen Prozess anzustoßen, der am Ende mehr Geld herausgibt. Man kann sich das, finde ich, relativ gut vorstellen, wenn man das mit so spekulativem Handel vergleicht. Also wenn man sich vorstellt, wie jemand eine Ware irgendwo kauft, wo sie günstig ist und irgendwo, wo sie nachgefragt ist, teurer weiter verkauft. So funktioniert der Kapitalismus allerdings nur in Einzelfällen. Das Grundprinzip bleibt trotzdem gleich. Also Unternehmen investieren Geld, um am Ende mehr Geld hinauszukriegen. Das funktioniert deswegen, weil sie in eine ganz bestimmte Ware investieren und diese Ware ist die Arbeitskraft. Marx nimmt sozusagen diese Vorstellung, die ich gerade bei der Ware vorgestellt habe, nimmt diese Bestimmung so weit, dass er auch den Arbeiter bzw. die Arbeitskraft als eine Ware begreift. Auch die hat diese zwei Seiten, sie hat einen Gebrauchswert. Und der Gebrauchswert ist in dieser Weise, das ist sozusagen die Zauberkraft, der Gebrauchswert der Arbeitskraft ist genau das, was oben die durchschnittliche gesellschaftliche Arbeitszeit ist. Also die Arbeitskraft kann, die Arbeitskraft ist sozusagen das, was Wert erzeugt. Der Wert dieser Arbeitskraft ist nun aber geringer als das, was sie an Arbeitskraft erzeugen kann. Denn der Tauschwert der Arbeitskraft, oder wenn wir es mal ganz einfach nehmen, des Arbeiters, entspricht nur dem, was sozusagen nötig ist, damit dieser auf einem kulturell akzeptablen Niveau überleben kann. Das heißt, der Arbeiter produziert mehr Wert, als er kostet. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, weil kein Unternehmen der Welt würde jemanden einstellen, der genauso viel kostet, wie er bringt. Oder wenn man es nochmal abstrakter nimmt, man kann sich eigentlich keine Gesellschaft vorstellen, oder man kann sich den Kapitalismus nicht vorstellen, wenn jeder Mensch für seinen eigenen Erhalt 8 Stunden arbeiten müsste. Dann würde er eigentlich würde es nur auf einer Stufe stehen bleiben. Er würde sozusagen nur sich selbst reproduzieren können. Der Trick ist nun aber, dass durch diesen Prozess oder dass der Mensch eben mehr produzieren kann, als er für seinen eigenen Erhalt braucht. Sonst wäre sowas wie Kultur, sowas wie Bücher lesen oder andere Dinge, irgendwelche Sphären, die nicht unmittelbar mit Lebenserhaltung verknüpft werden, gar nicht möglich. Also jede Gesellschaft kann eigentlich nur darauf fundieren, dass es mehr Arbeit gibt. Es kann keinen Herrscher geben, wenn sozusagen nicht genug Produktionsmittel zur Verfügung stehen, damit auch der Herrscher erstmal essen kann. Genau. Ja, und darin würde ich sagen, liegt die Grundidee dieses Profitstrebens und der Ausbeutung und eine ganz zentrale Kritik auch der kritischen Theorie am Kapitalismus. Das Spannende daran ist, das, was ich gerade versucht habe, so darzustellen, dass es vielleicht auch in der Absurdität bewusst wird, denn sowas wie eine Ware ist eben absolut nichts Natürliches. Trotzdem erscheint es im Kapitalismus wie eine zweite Natur. Wenn man nicht mitmacht und sich nicht an die Konkurrenz halten kann, dann wird man früher oder später sterben, es sei denn, es gibt einen Sozialstaat. Und dementsprechend wird sozusagen, werden die ökonomischen und gesellschaftlichen Kräfte so, ja, stellen sich so dar, dass sie quasi blinde Naturmächte seien, an die der Mensch sich zu halten hat. Und die er quasi genauso beherrschen muss, würde die kritische Theorie sagen, wie die äußere Natur. Man muss also innerhalb dieses Prozesses anpassungsfähig sein an gesellschaftliche Verhältnisse, die die Menschheit eigentlich selber einmal geschafft hat. Gut, das wäre erstmal der Versuch, ein bisschen darzustellen, wie die Marx'sche Theorie der Warenproduktion oder des Kapitalismus aufgebaut ist, dass darin eben das Element der Naturbeherrschung auf jeden Fall steht, nur eben als ja, gesellschaftliche Arbeit, gesellschaftlich organisierte Arbeit und dass darin ein Profitstreben steht, was sozusagen höher gesetzt wird als die Frage, welche Bedürfnisse die Menschen haben. Der Kapitalismus ist für die kritische Theorie in gewisser Weise ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist der Kapitalismus auf jeden Fall kritikwürdig, weil er ja im Stand der Produktionskräfte immer noch Elend, Leid und Hunger zulässt. Es gibt im Kapitalismus, zumindest in der liberalen Phase des 19. Jahrhunderts, für die kritische Theorie aber auch Elemente, die sozusagen progressive Tendenzen haben. Also die Vorstellung, dass es einen gleichen und gerechten Tausch gibt und dass es selbst im Prozess der Arbeit, also im Prozess der Lohnarbeit vorhanden. Also der Arbeiter wird nicht betrogen, ihm wird nicht der Mehrwert sozusagen geklaut, sondern er wird so bezahlt, wie er sozusagen wert ist. Es ist durchaus ein gerechter Tausch, der da stattfindet, der gleichzeitig aber ungerecht ist. Es ist ein gleicher Tausch, der sich andererseits auch gleichzeitig als Ungleichheit darstellt. Die kritische Theorie versucht stellenweise eben diese Elemente, die im freien und gleichen Tausch